Vincent Joshi, der Großmeister des Kajals, präsentierte sich in seiner aktiven Schaffenszeit nicht nur als vielgereister Solist oder als Festivalveranstalter, wie heute bereits kennengelernt. Es gibt auch herausragende Begegnungen im Duett, in der indischen Klassik als Jugal Bandi bekannt. Zu Vincent Joshis Gesangspartnern zählten Vertreter der nordindischen wie auch südindischen Klassik, allen voran Pandit Jasraj, Ustad Rashid Khan und Dr. Balamurali Krishna. Vincent Joshi hat einmal über den Sänger Ustad Rashid Khan gesagt, um die Zukunft des Gesangs in der indischen Klassik ist es durch ihn gut bestellt. Rashid Khan haben wir in unseren Sendungen schon des Öfteren präsentiert. Auch Pandit Jasraj ist wie Joshi ein Interpret des Kajals. Zusammen haben sie bereits 1973 für den Film Birbal, My Brother im Studio Aufnahmen eingesungen. So hat Pandit Jasraj nach dem Ableben von Joshi am 24. Januar 2011 ihn gewürdigt. Ich möchte ihn als meinen Bruder, als meinen Lehrer und als alles Sonstige in Erinnerung behalten. Das wohl bekannteste Jugal Bandi von Vincent Joshi ist das mit Dr. M. Balamurali Krishna. In Indien ist dieses Multitalent den Freunden der indischen Klassik einfach als Bhimkar geläufig. Bhimkar ist nicht nur Sänger, auch die Violine oder südindische Perkussionsinstrumente wie das Mridangam oder die Kanchira beherrscht er. Bhimkar hat auch ein Liedrepertoire in französischer Sprache oder Jazz-Fusion-Projekte vorzuweisen. Faktisch ist uns nicht belegt, ob Bhimkar auch als der Erfinder von Jugal Bandi-Konzerten gilt. Nach weltweit mehr als 25.000 Konzerten tritt Bhimkar nur noch selten auf. Sein Interesse gilt verstärkt der musiktherapeutischen Wirkung und ihre Erforschung. Bei Vincent Joshi sagte Bhimkar, ein unersetzlicher Verlust. Er war ein Mensch, der indische Musik sang, nicht nur nordindische Klassik. Beiden zusammen gelang es, das Duett in sogar zwei verschiedenen Sprachen zu singen. Joshi in Hindi und Bhimkar in einer südindischen Landessprache. Bhimkar war mit Vincent Joshi im Jugal Bandi auch auf den internationalen Bühnen präsent. Sie spielten im Jahre 1994 in London, in der Royal Albert Hall. Hier hatte ein Jahr zuvor die Sitar-Legende Ravi Shankar seine Doppel-CD Concert for Peace aufgenommen. Bhimkar und Vincent Joshi hören wir nun in der Raga-Form Bhairav, in dem langsamen Teil Alap mit Übergang zu der Gesangsform Kajal. Bhairav ist einer der bedeutendsten Ragas der nordindischen Klassik und einer der 10 Hauptragas im Tat-System. Das Tat-System ist ein Klassifikationsschema aus dem 19. Jahrhundert von dem Musikwissenschaftler Vishnu Narayan Bhaktande. Nun also Balamurali Krishna und Vincent Joshi mit dem Raga Bhairav, eine Live-Aufnahme aus dem Jahre 1994 aus der Royal Albert Hall in London.

Stipendien sind Auszeichnungen und nationale Ehrungen für den Stellenwert eines Musikers von großer Bedeutung. Es gibt Stimmen, die sagen, dass Bhimsen Joshi zu Lebzeiten nicht genug gewürdigt wurde. Erst sehr spät, im Jahre 2008, erhielt Bhimsen Joshi den Juwel von Indien, den Bharat Ratna. Es ist der höchste Zivilorden Indiens. Er wurde das erste Mal im Jahre 1954 vergeben. Mit dem Bharat Ratna werden Künstler, Literaten und Wissenschaftler für ihre gesellschaftlichen Verdienste ausgezeichnet. Neben Bhimsen Joshi erhielten Musiker wie der Sitar-Spieler Ravi Shankar oder Lata Mangeshkar, eine Sängerin des indischen Films, den Bharat Ratna. Das Erbe von Bhimsen Joshi soll aber nicht nur als Erinnerungen und Auszeichnungen weiterleben. Mit einer Einweihungsfeier im Februar 2011 hat die Stadtverwaltung von Pune ein neues Kunstzentrum in Würdigung von Pandit Bhimsen Joshi benannt, als Bharat Ratna Pandit Bhimsen Joshi Kalatalan. Und die Landesregierung legte ein Musikstipendium für klassische Musik in Gedenken an die Legende Bhimsen Joshi auf. Im Kalatalan werden die Musikstudenten gewiss in dem typischen Gesangsstil von Bhimsen Joshi ausgebildet, im Khayal. Von dem großen Meister selbst hören wir nochmals ein Khayal im langsamen Tempo, Vilambit, in dem typischen 12er Beat, Ektal. Diese Rhythmusform gliedert sich in eine Gruppe von 6x2 Schlägen. Die Raga-Form ist Puriya, ein Sechston-Raga. Puriya wird zur Abenddämmerung gespielt. Die Aufnahme findet sich auf der CD Ansang Volume 4. Sie wurde als Special Edition von dem indischen Label Times Music zum 80. Geburtstag von Bhimsen Joshi veröffentlicht, im Jahre 2002. Oh.